Hallo Leute, herzlich willkommen zum ersten Gepodcast mit Paul Löblich. Das Radio ist offiziell gestorben. Es lebe die Musik. Ab jetzt und für die nächsten 40 Minuten wird das Beste aus Lateinamerika gepodcast. Spitz die Ohren. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Sondersendung von gepodcast. Es freut mich so, so sehr, hier heute sein zu dürfen und euch die Edition 31 von Gepodcast für euch zu machen. Und zwar unser einjähriges Jubiläum. Geschafft, geschafft. Als ich angefangen habe, ich habe mir gedacht, naja, schauen wir mal, wie weit du kommst. Aber es geht nur weiter voran, es ist absolut traumhaft. Also, willkommen zu unserer 31. Edition und nicht vergessen, dass dieser Podcast auch auf Spanisch verfügbar ist unter www.podcasteando.tk. Das ist, este Podcast también está disponible en castellano en www.podcasteando.tk. Gut, gehen wir zur Sendung in sich. Erstmal, Wahnsinn! Ein Jahr, das gibt's doch gar nicht. Na gut, das gibt's doch. Und wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, euretwegen, dass ihr immer dabei gewesen seid, dass ihr uns immer E-Mails geschickt habt, dass die Gruppen tatsächlich gesehen haben, wie viele Leute diese Sendung hören und wie viele Leute ihre Musik wirklich so gern haben. Diese Sendung wird nicht wie ein Jubiläums von irgendeiner Ladenkette wie Galeria Kaufhof sein. Ich werde nichts verschenken, nein, ich werde mir was verschenken. Diese Sendung widme ich meinem alter Ego. Und zwar nur die Musik, die ich am besten gehabt habe dieses ein Jahr. Nur Lieder, die hier schon mal vorgestellt worden sind oder von Gruppen, die wir schon kennen. Aber nur das, was mir am besten gefällt. Und wie kann ich so eine Sendung nicht unglaublich gern machen? Ich habe keine Ahnung. Fangen wir an. Das erste Lied kommt aus Argentinien. Die Gruppe kennt ihr schon. Sie heißen El Orreo und aus dem Album Va. Aus Argentinien. Ahí están. Da sind sie von El Orreo. Los colores. El Orreo aus Argentinien. Geiles Lied, was? Ah, jawohl, jawohl, nur das Beste, meiner Meinung nach, in dieser Sendung heute. Und wir gehen weiter. Erstmal, ich wollte ganz kurz sagen, ich werde an einem anderen Projekt teilnehmen, und zwar, aufpassen, alle Würzburger. Es handelt sich um die neue Uniradio Würzburg. Und es ist im Moment keine Radiosendung, sondern auch ein Podcast, den ihr in ur-würzburg.de hören könnt. Die erste Emission wird am Montag, der 6. November, rauskommen. Und ich werde dabei sein. Ich werde natürlich die Musiksektion übernehmen. Und ich hoffe, ihr hört alle zu. Das nächste Lied ist ein Beweis der Internationalisierung von Podcasteando, Gepodcast und alle diese tolle Sendungen. Und zwar die Interkontinentalisierung. Das ist das Wort. Yeah! Interkontinentalisierung. Das Lied kommt aus Spanien und ist das erste nicht lateinamerikanisches Lied, das wir überhaupt in der Sendung gehabt haben. Ich weiß nicht, ob Lied, aber auf jeden Fall Gruppe. Heißt El hombre que tenía rayos X en los ojos. Und das sagt dir nichts. Das bedeutet der Mann, der Röntgenstrahlen im Augen hatte. Und kommt von unserem Freund, jetzt kann man schon sagen, El Increíble Hombre Menguante heißt die Gruppe, also der unglaubliche, kleiner werdende Mann. Die Namen bei diesem Kerl sind immer länger und länger. Ich liebe das Lied. Ist ziemlich melancholisch, länger als das Leben, aber ich glaube, ihr werdet die alle genießen. Also ich lasse euch einfach mit diesem Wunder von der Musik aus Spanien. El increíble hombre menguante, mit El hombre que tenía rayos X en los ojos. Im einjährigen Jubiläum von Gepodcast. Que es mejor no saber, que sin espinas no habría rosas. Necesitaría unas lentes para ver un poco menos, un poco menos. No sea que un día de estos, al salir el sol, me quedé ciego, fundido en negro. Y al principio fue el juego más divertido, y bajo tu jersey, el mejor entre tus vestidos. Pero no me bastó, ni puse los cinco sentidos. Siempre llega el dolor cuando un poquito más te pido. Necesitaría unas lentes para ver un poco menos, un poco menos. No sea que un día de estos, al salir el sol, me quede ciego, fundido en negro. necesitaría unas lentes para ver un poco menos, un poco menos. No sea que un día de estos, al salir el sol, me quede ciego, fundido en negro. Necesitaría unas lentes para ver un poco menos, un poco menos. Wahnsinniges Lied, was? Unglaublich. Ich liebe das Lied. Es ist aber sehr melancholisch. Also man muss in der Stimmung gewesen sein, um die zu hören. Wenn ihr mehr von diesem Lied erfahren wollt, die ist in der Sendung Nummer 8. Und da gibt es mehr Informationen. Auf unserer Webseite www.gepodcast.tk findet ihr am Link einen Link zum Künstler, zur Webseite vom Künstler, wo ihr auch die CDs kaufen könnt. Die sind recht günstig, ich glaube 5 Euro. Die sind alle da zur Verfügung. Er schickt die persönlich. Ich meine, der ist tatsächlich ein Indie-Produzent, der macht seine eigene Musik. Und wenn ihr diese Art von Musik unterstützen wollt, dann kauft einfach ein CD von ihm. Jetzt gehen wir weiter zu einem Lied, das, naja, was kann ich sagen? Es ist ein Lied, das mir persönlich sehr gefallen hat, das ich zum ersten Mal gehört habe. Ihr weißt schon, ich höre eher Rockiges. Ich höre alles Mögliche, aber Rockiges, dafür habe ich eine gewisse Vorliebe. Und dieses Lied passt perfekt zu dieser Ich-brauche-was-Rockiges-Stimmung. Es ist ein Lied, das die Nebenwirkung hat, dass man den Kopf unvermeidbar in alle Richtungen bewegt. Aber nicht wie bei Whiskey in a Jar von Metallica. Eher sanft, sehr rhythmisch, sehr angenehm. Also ein bisschen poppiger eigentlich, aber ab und zu braucht man es auch. Die versetzt mich automatisch in eine gute Stimmung. Und das finde ich ganz angemessen für diese Sondersendung. Einjähriges Jubiläum, Wahnsinn. Aber bevor wir dieses mexikanische Lied hören, will ich es mit einer Widmung für jemanden versehen. Eine sehr spezielle Freundin, die gegen sehr Unangenehmes gerade zu kämpfen hat. Es ist eine Person, für die man gerne ein bisschen extra tut, wenn sie es wie jetzt braucht. Denn sie tut es für sonst jeden und immer mit einem Lächeln am Gesicht. Außerdem passt das Titel so toll zu ihr, dass ich es abends gar nicht kann. Für dich, du weißt, wer du bist, dieses energievolle Lied Niña Explosión, Explosionskind von Los Asteroides. Espera un poco más, mi niña, explosión, la noche no termina, no trates de escapar. Nunca te importa, necesito escuchar, mi niña, explosión, mi niña, destrucción. Piensa en mí, solo un minuto, piensa en mí. Porque cuando despierto, ahí estaré por ti. Te contaré mi historia que te haga sonreír. De cuando todo era más fácil y sobrevolaba la ciudad. Tal vez no te importa lo que te pueda yo decir. Tal vez no te imagines que yo siempre estaré a mí. Solo dame una razón. Niña Explosión. Das ist doch geil, oder? Explosionskind. Aber Niña ist weibliches Kind, ja? Also, Kindli. Es müsste ein Wort geben für weibliches Kind, ey. Ich meine, es gibt doch einen Unterschied zwischen Kind und Kind, oder? Naja, egal. Tolles Lied, ich lieb's. Ich kann mir diese Musik, ich kann die so genießen, zum Beispiel auf der Autobahn, wenn man einfach fährt und man nicht viel nachdenken muss oder braucht oder was auch immer. Einfach perfekt. Traumhaft schön. Los Asteroides heißt die Gruppe. Von denen haben wir schon ein paar Lieder in der Sendung gehabt. Ein paar, ich glaube nur eins eigentlich. Paseo Infinito a un lugar no determinado heißt ein Album. Und ich hoffe, wir kriegen viel mehr von denen in den nächsten Sendungen. Weil alles, was die gemacht haben, ist perfekt. Jetzt gehen wir zu einem Lied, das gar nicht fehlen durfte in dieser Sondersendung von Gepodcast. Das Lied kommt aus der Stadt, wo ich die letzten 9 Jahre meines Lebens in Venezuela traumatisiert wurde. Maracaibo. Jawohl. Es ist eine ziemlich merkwürdige Stadt und es ist sehr wahrscheinlich, dass man allergisch gegen sie ist. Aber es hat auch ihre schönen Seiten. Und eine der schönen Seiten ist eine Gruppe, die wir schon in dieser Sendung sehr gut kennen, Scammer Sweet Selection. Von denen haben wir schon mehrere Lieder gehabt. Und die werden nur besser mit der Zeit, das ist wie Rotwein. Und dieses Lied ist das absolut, absolute Beste. Das Lied habe ich als erstes Lied von denen gehört und ich konnte es nicht fassen. Ich habe mir gedacht, die kommen aus Maracaibo, das gibt's doch gar nicht. Und ja, also die kommen aus dieser Stadt und die passen so schlecht zu ihr, weil die so toll sind. Ich hoffe, keiner von denen, die deutsche Sendung hört, aus Maracaibo kommt, weil die sehr, sehr stolze Menschen sind. Und ich glaube, ich würde wahrscheinlich eine Bombe in der Post bekommen, wenn jemand sowas hört. Aber was auch immer, das Lied ist perfekt. Das Lied heißt Sabiduría, Weisheit. Und ich habe es monatelang bei mir gehabt, bis ich es endlich präsentiert habe. Und ich habe so viele positive Kommentare bekommen von euch. Und ja, ist auch eine meiner Lieblingslieder. Dann hören wir es einfach, ja? Desencadené un gran diluvio sin querer y ahora todo empieza a envolverme y a tomar su propio curso, wow, como debe ser. Lo que pasa es lo correcto, sea bueno o sea malo, por algo fue. Vida llena de alegría, llena de llanto y sabiduría. Odio y amor, logros y caídas, tormenta y calma, decepción y risas. Vida llena de alegría, llena de llanto y sabiduría. Odio y amor, logros y caídas, tormenta y calma, decepción y risas. La lluvia cae y hago todo lo que tengo que hacer. Mi alma mira desde adentro, queriendo volar y despegar para que puedas ver lo simple que puede ser. Vida llena de alegría, llena de llanto y sabiduría. Odio y amor, logros y caídas, tormenta y calma, decepción y risa. sonrisas. Vida llena de alegrías, llena de llanto y sabiduría. Odio y amor, logros y caídas, tormenta y calma, decepción, risa y risa. Come on, bring the bass back. Risa. You might be missing some of the benefits that stereo can provide. Bye. Ist das nicht einer der perfektesten Lieder der Geschichte der Geschichte? Wahnsinn! Jawohl, auf Neudeutsch würde das heißen, dass das ein perfektes Lied zum Chillen ist. Aber ich mag normal Deutsch, so entspannen, sag ich lieber. Skama Sweet Selection. Wahnsinn! Diese Leute, das Merkwürdigste überhaupt ist, der Kerl, der DJ eigentlich, der mischt, der ist der kleine Bruder von einer Kommilitonin aus der Schule. Und wir kennen uns alle so ein bisschen. Die Sängerin ist die kleine Schwester vom Sänger einer anderen Gruppe, die wir hier schon ein paar Mal gehabt haben, Nassim Moreno. Und in dieser Gruppe war der Kerl, der Trompete gespielt hat, zusammen mit meiner Schwester über ein paar Jahren. Also es ist eine Riesenstadt mit 3,5 Millionen Menschen, aber wir kennen uns alle. Und das finde ich recht merkwürdig. Also gut, das Lied musste hier in dieser Sendung sein. Das nächste Lied, das ich euch vorstellen will, es ist auch ein neues Lied. Wir haben die früher nicht in der Sendung gehabt. Ah, ja, ich wollte noch sagen, das letzte Lied ist in der Sendung 21. Wenn ihr ein bisschen mehr von dieser Gruppe erfahren wollt, da gibt es sogar ein Interview mit einem von den Mitgliedern. Das nächste Lied aber ist neu, ganz frisch aus dem Backofen und ist von einer unserer absoluten Lieblingskünstlerinnen auf dem Planeten und auf der Milchstraße überhaupt. Die heißt Señorita Carolina. Eigentlich ihr Name ist Carolina Pacheco, aber ihr künstlerischer Name ist Señorita Carolina, also Fräulein Carolina. Und sie ist ein Schatz. Sie schickt uns sofort alles, was sie macht, und sie hat uns versprochen, die nächsten paar Tage uns drei, vier neue Lieder zu schicken. Was wir auch dringend brauchen, weil das ist das vorletzte Lied, was ich von ihr habe. Und ihr weißt, ausgenommen Geburtstage von der Sendung werden hier Lieder nicht wiederholt. Das Lied heißt Ansiedad. Das ist ein Wort, das nicht allzu einfach zu übersetzen ist, weil die Übersetzung wäre Angst, aber es ist nicht genau Angst auf Spanisch, es hat eine andere Qualität. Ansiedad ist so eine Art Angst, aber nicht so stark, und es macht dich nervös, dass du zum Beispiel nicht in Ruhe sitzen kannst. Aber es ist anders als panische Angst. Es ist eine passive Angst, eine bedrohliche Angst, die aber nicht mit Gewalt zu tun hat, sondern mit Unsicherheit, mit Ungewissheit. Und ja, aus Buenos Aires, Argentinien, hat uns Carolina dieses wunderbare Lied geschickt, und sie muss heute auf dieser Sendung. Señorita Carolina aus Buenos Aires, Argentinien, spielt für uns Ansiedad. Exklusiv im Podcast. Señorita Carolina, ist es nicht ein wahnsinniges Lied, eh? Ah, übercool. Es ist so ein Riesenprivileg, diese ganze Musik in meiner privaten Musiksammlung zu haben. Ich muss die hören, ne? Also beruflich so ungefähr, um zu entscheiden, was ich hier danach spiele. Und naja, das ist eine harte Aufgabe. So ein tolles Lied, Wahnsinn. Also ich habe für euch ein Ding zusammengesetzt. Es ist eine sehr egozentrische Sache, aber ich glaube, es wird euch ein bisschen Spaß machen. Mein Leben in 365 Tagen. Eine Übung in Statistik. Seitdem ich mit der Sendung angefangen habe, sind 365,25 Tage vergangen. 8 dieser Monaten habe ich in Vorlesungszeit verbracht und 4 in Ferien. Ich habe 2 Berlin-Reise gemacht, 0,2857 Flüge nach Venezuela, 5 Vordiplom-Klausuren geschrieben, 365 Tage sind 6-mal meine längste offizielle Beziehung, ist 28% der Zeit, die ich in Deutschland verbracht habe und 0,8-mal die Zeit, die vergeht, bis ich mir neue Hose kaufe, im Durchschnitt. Und ich bin genau ein Jahr älter als vor einem Jahr. Und das war ein Jahr auf Ziffern. Eine Übung in Egozentrismus. Okay, jetzt kann's weitergehen. Und es geht weiter mit dem Lied, das alles angefangen hat. Das nächste Lied ist unglaublich. Ist wie die Hymne von die unglaublichsten Gruppen, die wir in Venezuela haben. Und ein Lied, das für mich sehr, sehr viel wert ist. Es ist ein sehr soziales Lied mit sehr viel Inhalt. Es ist ein Lied mit sehr viel Humor, die die Realität und die Probleme irgendwie umdreht, um die erträglicher zu machen. Und das ist eine Philosophie, die ich notwendig fühle, um weiterleben zu können. Das Leben ist voller Probleme und die Fatalisten werden sagen, alles ist scheiße und es stimmt tatsächlich, aber man kann damit umgehen und das haben wir solche Lieder zu verdanken. Allá cayó heißt das Lied. Dort ist er gefallen und kommt von der Mega-Gruppe aus Venezuela, Desorden Público. Aus der allerersten Sendung vom 1. November 2005. Allá cayó von Desorden Público. Pierde, no regresa para su casa, cruzar la esquina que rode pastillas, balacera, y una perdida vagabunda, la espalda ya alcanza. Fulminante. Ahí quedaste. Mancha la calle, mancha la historia, mancha de lágrimas incoloras la ciudad, madre que llora inconsolable. Ay no, ay no, ay no, no más no. Ay no, no, no, no, no. Also Leute, das war unser letztes Lied. Vielen, vielen Dank, dass ihr ein ganzes Jahr dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche, beziehungsweise übernächste Woche, hier wie immer im Gepodcast. I love this job. Okay, Leute, das war unsere Show für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr habt es so sehr genossen wie ich. Fragen oder Kommentare könnt ihr mir gerne zu podcastjando@gmail.com senden. E-Mails von Produzenten und Labels sind auch immer willkommen. Mehr Info findet ihr im Blog vom Show. Das ist gepodcast.blogspot.com. Bitte merkt euch, dass gepodcast mit K geschrieben wird. Aus dem 6 Wochen alten Kaffeering bei deinem Mauspad, das war gepodcast mit Paul Alvarez Lüblich. Ihr sabt, portense mal, pásenla bien. Chao.